bist du wirklich am Malochen? Mach es dir deinen Arsch ab. Nicht für dich, sondern für die Bonzen. Geht dir das nicht auf den Sack? Du bist Arbeiter und stolz darauf. Doch ist das dein ganzer Lohn? Steuer geht an solche, die da scheißen auf die Nation. Bist du denn blind? Kannst du nicht sehen, wie du langsam stirbst? Weißt du denn nicht, für wen du lebst, für wen du wirst? Steh endlich auf, kämpfe gegen an, gegen die Sklaverei. Steh endlich auf, erhebe die Faust und du bist frei. Siehst du das ganze Elend in diesem unteren Land? Ich hoffe, du bist nicht blind und hast noch ein Restverstand. Doch was ich hier nämlich sehe, das stört mich alles sehr. Millionen schlechter Menschen wie Sand am Meer. Bist du denn blind? Kannst du nicht sehen, wie du langsam stirbst? Weißt du denn nicht, für wen du lebst, für wen du wirst? Steh endlich auf, kämpfe gegen an, gegen die Sklaverei. Steh endlich auf, erheb die Faust und du bist frei. Siehst du auch diese Probleme und kotzen sie dich an? Wohnen tief in deinen Herzen, die Wut wie ein Vulkan? Dann stehe auf und kämpfe für die Geburt einer Nation, für ein neues Deutschland einer freien Generation. Lebe nicht länger als ein Sklave und fasse einen Entschluss. Kämpfe an gegen das Unrecht und mach mit diesem Schluss. Dann reißen alle Ketten und der Sieg ist dann.